Ich will dir nur sagen, ich gehe auf dein Schreiben ein. Ich kann nicht ertragen, von dir nicht geliebt zu sein. Was immer du willst, ich gebe es dir. Bevor ich dich verlieb. Und willst du bestimmen, wer Rudolf zum Mann erzieht, dann soll es mir recht sein, denn ich bin des Streitens müd. Und was du noch sonst verlangst von mir, gehört von nun an dir. Ich herrsche und lenke, bezwing das Gefühl. Gefühl ist verboten für mich. Doch wenn ich an dich denke, schweigt jedes Kalkül. Ich werde mir untreu für dich. Ich will mit dir gehen, doch sperr mich mit Leiter.